Schönes ist für diese Nation zu marschieren. Gut gewinnen die Heilkeige schon, ich bin Deutscher, wiedergeboren. Weiße Frauen, deutsches Bier, Schwarz-Weiß-Rot, ich steh zu dir. Das Land unser Väter, das Land unser Vorfahren, ich könnt nicht vergessen, woher ich komm. Weiße Frauen, deutsches Bier, Schwarz-Weiß-Rot, ich steh zu dir. Das Land unser Väter, das Land unser Vorfahren, die können nicht vergessen, woher ich komm. Ich weiß, dass ich Arbeiter bin, ich komm nie an das große Geld. Ich lebe mein Leben so gut es geht, das ist alles, was heute zählt. Und immer wieder dieselben Lügen über uns und unser Land. Ich streiche in eure Fratzen, ich bin stolz auf mein Vaterland. Weiße Frauen, deutsches Bier, Schwarz-Weiß-Rot, ich steh zu dir. Das Land unser Väter, das Land unser Vorfahren, ich könnt nicht vergessen, woher ich komm. Weiße Frauen, deutsches Bier, Schwarz-Weiß-Rot, ich steh zu dir. Das Land unser Väter, das Land unser Vorfahren, ich könnt nicht vergessen, woher ich komm. Schwarz-Weiß-Rot, ich steh zu dir. Das Land unser Väter,